Der Staatspräsident, der Premier und mutige Solidarność-Aktivisten der ersten Stunde wurden beim Jubiläumskongress in Gdynia ausgebuht und ausgepfiffen. Von verbitterten und hasserfüllten Nationalisten, die nicht einmal merken, wie sie sich politisch instrumentalisieren lassen. Der Zustand der Gewerkschaft, die mit der Freiheitsbewegung der 80er Jahre nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat, spiegelt den Zustand der Gesellschaft wider. Polen ist ein zerrissenes Land, in dem sich die Rechten, die Patrioten, die Erzkonservativen und die Liberalen, Moderaten und Progressiven unversöhnlich gegenüberstehen. Die Protagonisten sind heute dieselben wie vor 30 Jahren. Kaczynski, Komorowski, Borusewicz, Tusk und wie sie alle heißen, sie alle haben einmal Seite an Seite für dieselbe Sache gekämpft. Was sie damals zusammengehalten hat, war der gemeinsame Gegner, der Kommunismus. Als dieser 1989 besiegt war, brach die Solidarność nach und nach auseinander. Heute ist sie nur noch eine von vielen Gewerkschaften. Politisch spielt sie überhaupt keine Rolle mehr. Nur als Symbol hat sie noch eine Bedeutung. Sie steht für die friedliche Revolution im Osten Europas. Ohne Solidarność hätte es die deutsche Wiedervereinigung wahrscheinlich nicht oder erst viel später gegeben. Als Aktivisten haben die Männer und Frauen der ersten Stunde Großartiges geleistet. Als Politiker haben viele von ihnen später versagt. Auch Lech Wałęsa, der als Staatspräsident jede klare Linie vermissen ließ, und der heute auch nur noch ein Symbol für den Freiheitskampf der 80er Jahre ist. Er ist den Feierlichkeiten ferngeblieben, weil er wohl geahnt hat, dass der 30. Jahrestag des Danziger Abkommens politisch missbraucht wird. Vielleicht aber hat er auch eingesehen, dass es nicht viel zu feiern gibt. Allenfalls die Vergangenheit. Ein Kommentar von Ludger Kacmierczak. Die FPÖ hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Geschmacklos finden viele, was sich die Rechtspopulisten da wieder ausgedacht haben. Die Staatsanwaltschaft in Graz leitete Ermittlungen ein. Die Rede ist von einem neuen Computerspiel, bei dem per Mausklick der Bau von Moscheen verhindert werden kann. Stefan Oschwart berichtet. Vor Grazer Alpenkulisse wachsen Minarette und Muezzine in den Himmel. Ein Mausklick, ein Stoppschild und Muezzine wie Minarette versinken wieder im Erdboden. Moschee Baba, Moschee Tschüss, so heißt das Computerspiel, mit dem die Rechtspopulisten der FPÖ in der Steiermark auf Stimmenfang gehen. Erfunden hat das Spiel der Werber Alexander Segert, so hat er schon Minarett-Gegner in der Schweiz mobilisiert. Als politischer Gegner hätte ich auch Probleme und die versuchen das dann mit dem Rassismusvorwurf. Die Empörung über den neuesten Wahlkampf-Coup der FPÖ ist parteiübergreifend. Sozialdemokraten und Konservative verurteilten das Computerspiel als geschmacklos, die Grünen erstatteten Strafanzeige. Der steirische Spitzenkandidat der Grünen, Wolfgang Kogler, begründete das im ORF-Fernsehen so. Es geht hier um Eliminierung von Menschen und mit Zielvisier, das ist eindeutig. Empörung auch bei den Glaubensgemeinschaften. Juden, Orthodoxe, Protestanten, Katholiken, sie alle lehnen das Computerspiel ab, das Muezzine zum Freiwild macht. Der steirische Diözesanbischof Egon Capellari sieht dem Muezzin-Vernichter per Mausklick eine Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir haben nicht nur vor Wahlen, sondern überhaupt im Verhältnis zwischen Islam und der angestammten Bevölkerung Öl ins Feuer gießt, der schadet der Demokratie. Und der muss zurückgewiesen werden. Auch die islamische Glaubensgemeinschaft findet, nun ist es genug der antimuslimischen Provokationen im Wahlkampf in der Steiermark und in Wien. Sprecherin Carla Amina Bagayati. Die islamische Glaubensgemeinschaft hat bereits Schritte eingeleitet, um hier Klage einzureichen. Das ist nicht nur hetzerisch, es ist menschenverachtend, es ist gefährlich. Die FPÖ selbst versucht derweil Nebelkerzen zu werfen. Eine steirische Angelegenheit, sagen die einen, gar nicht so schlimm, sagen die anderen, wie FPÖ-Generalsekretär Herbert Hickel. Es wurde im Zusammenhang mit diesem Spiel das Bild von einem Computerspiel gezeichnet, wo auf irgendjemand geschossen wird. Das entspricht natürlich überhaupt nicht den Tatsachen. Wenn man sich dieses Spiel anschaut, dann geht es darum, eine Stopptaste zu drücken. Das sieht Helmut Fuchs vom Institut für Strafrecht an der Uni Wien ganz anders. Das eine ist die Assoziation mit anderen Spielen, die geweckt wird, Spielen, bei denen wirklich geschossen wird, zum Beispiel beim Moorhuhnspiel. Auf der anderen Seite